I want to talk a little bit more about this God who is in control. So, heute möchte ich ein bisschen mehr mit euch über diesen Gott reden, der alles unter Kontrolle hat. Religious saying that is said all the time, God is in control, God is in control, God is in control. Denn das ist eine andere religiöse Aussage, die man immer wieder hört. Ja, Gott hat die Kontrolle, Gott hat alles im Griff. If I would actually believe that God is in control, also wenn ich wirklich glauben würde, dass Gott alles unter Kontrolle hat, sitting here today. Dann würde ich heute nicht hier sitzen. I would not serve that God. Dann würde ich diesem Gott nicht dienen wollen. I want to serve a God who is in control and makes such a mess. Ich würde nicht einem Gott dienen wollen, der die Kontrolle hat und solch ein Durcheinander macht. Do you know what? There are many religions that at least have a better kind of sense about God than we do. Denn wisst ihr, es gibt viele Religionen, die einen besseren Sinn darüber haben, wer Gott ist, als wir das haben. Denkt darüber nach. We keep saying God is in control. Wir Christen sagen immer wieder, ja, Gott hat die Kontrolle. So if God is in control, why does he kill little babies? Aber wenn Gott die Kontrolle hat, wieso tötet er kleine Babys? Why does he allow babies to be aborted every single day? Wieso erlaubt er all diese Abtreibungen, die täglich passieren? Yes. If God is in control. Und wenn Gott die Kontrolle hat. Why does he allow little children to be raped that I take care of? Wieso erlaubt er diesen kleinen Kindern, die ich betreue, dass sie vergewaltigt wurden? If God is in control. Und wenn Gott die Kontrolle hat. Why does he allow people to starve to death every single day? Wieso erlaubt er es, dass so viele Menschen auf dieser Erde verhungern? Todos os dias. If God is in control. Und wenn Gott die Kontrolle hat. Why does he allow all this corruption? Wieso erlaubt er diese Korruption? Look, there's a huge difference between being controller and being in charge. Weil da gibt es einen großen Unterschied darüber, die Kontrolle zu haben oder verantwortlich zu sein für etwas. Very, very different. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. I live in a rented house. Ich lebe in einem Haus, das ich gemietet habe. I'm a father and I'm a husband. Und ich bin ein Ehemann und ein Vater. I'm in charge of my home. Und ich bin verantwortlich für mein Zuhause. Not in control. Aber ich habe die Kontrolle. I can't control what Daniel does in his bedroom. Ich kann nicht kontrollieren, was Daniel in seinem Zimmer macht. If Daniel would go and hit Clayton, that's nothing to do with me. Und wenn Daniel jetzt gehen würde und er Clayton verhauen würde, das hat es nicht mit mir zu tun. Wieso? No, I'm the father of the house. I'm not in control of his life. Weil auch wenn ich der Vater des Hauses bin, bin ich nicht in Kontrolle über sein Leben. Well, let's paint the picture a little bit better. Okay, wir werden dieses Bild ein bisschen besser ausdrücken. That I'm the owner of a house. Mir gehört ein Haus. And I will rent it out to you. Und ich vermiete es dir. Now, the moment I rent the house out of you, I have no more control what's happening inside of the house. Vom Moment an, wo ich dir das Haus vermiete, habe ich keine Kontrolle mehr, was in diesem Haus passiert. But I'm still in charge of the house. It's my house. Aber ich bin immer noch verantwortlich über das Haus. Es ist immer noch meins. I'm not in control what's happening. Aber ich habe nicht die Kontrolle darüber, was darin passiert. So, if you rent the house from me, also wenn du dieses Haus von mir mietest, then you kill your wife inside of my house. Und wenn du deine Frau in meinem Haus umbringst, whose house is it? Wem gehört das Haus? Mine. Mir. But I have no control. Aber ich habe keine Kontrolle. Do you see that's exactly the same thing with this world? Und seht ihr, das ist genau das Gleiche, was in dieser Welt passiert. People say this thing that puzzles them so much. Die Leute sagen etwas, was sie selbst so verwundert. If God is a God of love, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, why does he allow all the evil to happen? Wieso erlaubt er all dieses Schlimme auf dieser Erde zu passieren? Simple, because God is not in control of this world. Ganz einfach, weil Gott nicht die Kontrolle über die Erde hat. The heavens belong to the Lord, but the earth is given to the sons of men. Na, der Himmel gehört dem Herr, aber die Welt wurde den Menschen gegeben. If he has given them to the Son of Man, that means it's his. Aber wenn er ja diese Erde den Menschen gegeben hat, dann heißt es, dass es ihm gehört. The whole earth, and he gave it to man. He handed over trust to take care of. Weil Gott hat die ganze Welt geschaffen, aber hat sie den Menschen übergeben. Das heißt, wir haben die Verantwortung. Also wer hat die Kontrolle über diese Welt? Not God, us people. Nicht Gott, sondern wir Menschen. So we make a mess. Und so machen wir ein riesen Durcheinander. We walk in love, but in greed. No one... Wir gehen nicht in Liebe, sondern in Habgier. We walk in self-centeredness instead of selflessness. Wir sind so egozentriert, anstatt selbstlos zu leben. We ignore the need of a person next to us. Und wir ignorieren dieses Bedürfnis von der Person gerade, die neben uns. Why so much evil is happening in this world is because of us people. Und der Grund, wieso so viel Schlimmes auf dieser Welt passiert, ist wegen uns Menschen. I do not even believe that these evil things come from the devil. Und ich glaube nicht mal, dass all diese schlimmen Sachen direkt vom Teufel kommen. I'm sorry to tell you this, but I don't believe they come from the devil. Es tut mir leid, dass ich euch das so sagen muss, aber ich glaube nicht, dass sie direkt vom Teufel kommen. The devil is the authority to just interfere in the world and make an evil mess. Ich glaube nicht, dass der Teufel diese Autorität hat, um in diese Weltgeschichte einzugreifen und so ein Durcheinander zu machen. Devil doesn't how he works. Aber wenn du sorgfältig studierst, wer der Teufel ist und was er macht, wie er es macht. Well, Ephesians 2 gives us probably one of the best answers. Epheser 2 gibt uns sehr wahrscheinlich eines der besten Antworten. He works through the mind of the people. Er arbeitet durch die Gedanken der Menschen. So what does he do? So was tut er? He puts thoughts of greed and selfishness and evil into our mind. Er setzt Gedanken der Habsucht, Selbstsucht und so weiter in unsere Gedanken. Putting a gun on the head of anybody and say, hey, be evil. Er wird keine Pistole in den Kopf von irgendjemandem setzen und sagen, hey, du musst jetzt böse sein. Wir entscheiden uns. So what happens? Was passiert dann? God does not have control over the world because it's given to man. Gott hat nicht die Kontrolle über die Welt, weil er es den Menschen gegeben hat. The devil does not have control over the world because God has given it to man. Und der Teufel hat auch nicht die Kontrolle über die Welt, weil Gott diese Kontrolle den Menschen gegeben hat. So the devil knows. Aber der Teufel weiß. Just as God knows. Genauso wie Gott das weiß. That the only way the world will be good if they do what I want them to do, that's God knows, and the devil knows it'll be evil if they do what I want them to do. Also das Einzige, was ist, ist, dass Gott weiß, dass wenn die Menschen das tun, was Gott möchte, dann wird die Welt gut sein. Und der Teufel weiß, dass wenn die Menschen tun, was er will, dann wird die Welt böse sein. Leute, se as pessoas fazem aquilo que o diabo quer que eles façam. So what does God do? Und was tut Gott also? O que Deus faz? God tells his children, guys, live like this. Gott sagt seinen Kindern, hey Kinder, lebt auf diese Art und Weise. And we don't. You know? Und wir tun das nicht. So the world is a terrible place. Und deshalb ist diese Welt so ein schlimmer Ort. The church is a terrible place. Und die Gemeinden, die Kirchen ist ein schlimmer Ort. Simply don't live the way Christ modeled it to us. Weil wir nicht so leben, wie Christus es uns vorgelebt hat. So como modelo para nós. We don't follow his word. Und wir folgen seinem Wort nicht. So now everything around us is not a nice place. Und deshalb ist alles rund um uns herum kein schöner Ort. God is in control. Ja, Gott hat die Kontrolle. He's not. Nein, er hat nicht die Kontrolle. How? Can this world be so evil? Also, wie kann diese Welt so schlimm sein? Because evil men choose to do evil things. Weil böse Leute entscheiden sich, Böses zu tun. That's simple. Und das ist so einfach. And if God would right at this moment take control of the world. Und wenn Gott jetzt gerade die Kontrolle über diese Welt ergreifen würde. The corruption, for instance, in my country. Und zum Beispiel hier in Brasilien in diese Korruption eingreifen würde. God would be unrighteous. Dann wäre Gott ungerecht. Be unrighteous. Wieso wäre er ungerecht? He can't judge one country for being wicked and ignore the other country for being wicked. Weil er kann nicht einfach ein Land richten, dass sie so korrupt sind und die anderen Länder nicht richten für ihre Dinge. Eines Tages will be a judgment. Da wird ein Gericht sein. The nations will be judged. Und alle Nationen werden gerichtet werden. All people will be judged. Und alle Menschen werden gerichtet werden. At that moment when everyone is judged. Und dann zu diesem Zeitpunkt, wenn alle gerichtet werden. That's when God will come and he will set up his kingdom. Yeah. Dann wird Gott kommen und sein Königreich etablieren. So that's when he will take control. Yeah. Und das ist der Zeitpunkt, wo er die Kontrolle übernehmen wird. Moment, he cannot interfere here, but ignore there. Aber bis dahin kann er nicht da eingreifen und dort ignorieren. He has to come to a place where he either judges everybody or nobody. Doch es muss ein Moment kommen, wo er alle richtet oder niemand. Or niemand. Everything else would be completely injured. Und alles andere wäre total ungerecht und Gott ist ein gerechter Gott. So is God in control? No. Also hat er die Kontrolle? Nein. You are. Du hast die Kontrolle. You're in control of your life. Du bist in Kontrolle über dein Leben. Let's live Christ-like the way he modeled this and let's change every place we go. So lasst uns leben, wie Christus es vorgelebt hat und jeden Ort, an den wir gehen, verändern. I'll see you. Wir sehen uns.